Hochsprung der Männer. Auf 2,03 Meter liegt die Latte. Nur noch 4 Männer kämpfen um den Sieg. Kotkas Finnland, der beste Springer Europas, beginnt. Scheidet aus. Ferber, USA. Elbritten, USA. Johnson, USA. Olympischer Rekord. Erster Johnson, zweiter Elbritten, dritter Ferber. Amerikas Springer auf den ersten 3 Plätzen. Ja. 110 Meter Hürden, Zwischenläufe. Zweite Zwischenlauf, von links nach rechts, Lavery, Südafrika, Finlay, England, der schwarze Pollard, Amerika, Ivanovic, Jugoslawien, O'Connor, Kanada, Wegener, Deutschland. Im ersten Zwischenlauf siegte Forrest Towns, Amerika, in der Weltrekordzeit von 14,1. Seine großen Gegner sind der schwarze Amerikaner Pollard und der Engländer Finlay. Nebeneinander gehen Pollard und Finlay über die Hürden. Finlay fällt zurück. Pollard schießt vor, reißt. Jetzt kommt Finlay wieder. Im dramatischen Endkampf wird er schneller. In gestrecktem Sprung nehmen beide zugleich die letzte Hürde. Und jetzt wirft sich Finlay vor ins Ziel. Zweiter Pollard, Amerika. Dritter O'Connor, Kanada. Forrest Towns vor dem Entscheidungslauf. Seine gefährlichsten Gegner sind Finlay und der schwarze Amerikaner Pollard. Auf die Plätze! Es starten Pollard, Amerika, O'Connor, Kanada, Thornton, England, Liebmann, Schweden, Forrest Towns, Amerika, Finlay, England. Finlay und Towns gehen zusammen über die ersten Hürden. Aber Towns wird schneller, löst sich von Finlay. Pollard stößt vor, greift Towns an, aber Towns fliegt über die letzte Hürde durchs Ziel. Towns siegte in der großartigen Zeit von 14,2 Sekunden vor Finlay, England und Pollard, Amerika. Auseinandergerissen ist das Feld der 10.000 Meter Läufer. Der Inder Singh wird von der Spitzengruppe überrundet. Erster Murakoso, zweiter Salminen Finnland, dritter der Pole Neu, dahinter Askola und Isohollo Finnland, der Engländer Burns an sechster Stelle. Noch immer führt der Japaner die Spitzengruppe an. Noch immer hat sich an der Reihenfolge der 6 nichts geändert. Askola stößt vor, überholt den Polen, liegt an dritter Stelle, geht noch weiter vor bis zu Salminen, hält sich neben ihm, aber es ist noch zu früh für den finnischen Angriff. Er wird wieder zurückgeschickt auf den dritten Platz. Isoholler stößt vor, ist an den Polen vorbei, hat den vierten Platz. Jetzt liegen die Finnen geschlossen hinter dem Japaner. Der Engländer Burns ist zurückgefallen. Er kann das Tempo der Spitze nicht halten. Ascola geht wieder vor zu Salminen. Sie beraten. Jetzt nimmt Ascola den zweiten Platz. Der zweite Japaner wird überrundet. Salminen ist Dritter, Isoholler Vierter. Der Pole Neu behauptet seinen Anschluss an die Spitzengruppe als Fünfter. Die Finnen steigern das Tempo. Sie rücken geschlossen an Murakoso heran. Die Finnen greifen den Japaner an. Die Finnen sind vorn. Der lange erwartete Angriff auf den zähen Japaner hat eingesetzt. Isoholler und Ascola haben Murakoso überholt. Der Japaner liegt auf dem dritten Platz. Salminen an ihm vorbei. Die finnische Streitmacht liegt geschlossen in Front. Erster, Isoholler. Zweiter, Ascola. Dritter, Salminen. Schneller. Aber der kleine Japaner bricht noch einmal in ihre Front. Neben Salminen liegt er, geht an ihm vorbei, hat den dritten Platz erkämpft. Salminen geht nach vorn. Ascola und Isoholler folgen. Die letzte Runde, der große Endspurt der Finnen beginnt. Der Pole Neu wird überrundet, noch 200 Meter bis zum Ziel. Ascola beginnt mit dem Spurt. Geht an Salminen vorbei, jetzt ist er vorn. Salminen, Ascola kämpft verbissen, er wird schneller, er rückt auf, aber Salminen siegt. Erster, Salminen, zweiter, Ascola, dritter, Isoholler, Finnlands Läufer auf den ersten drei Plätzen. Ist der Kampf um den Sieg im Stabhochsprung nicht entschieden. 5 Stunden schon stehen die Letzten in diesem dramatischen Ringen. 3 Amerikaner und 2 Japaner. Die große Schlacht ist wieder entbrannt, wie 1932 in Los Angeles. Die Latte liegt auf 4,25 Meter. Als erster springt Oye Japan. Gerissen! Der zweite Versuch. Gräber, der starke Amerikaner tritt an. Gerissen! Sein Weltrekord steht auf 4,37 Meter. Er ist Amerikas größte Hoffnung. Grebers zweiter Versuch. Wieder gerissen. Ein letzter Sprung. Ausgeschieden. Nishida, Japans Meister. Nishida! Nishida! Amerika! Amerikas junger Athlet Meadows. Gerissen. Zweiter Versuch. Sprunghöhe 4,35 Meter. 2 Amerikaner gegen 2 Japaner im letzten Gang. Euer Beginn. Setzen. Auch ausgeschieden. Nishida und Meadows kämpfen jetzt um den Sieg. stundenlange Kampf ging über seine Kraft. Sieg für Amerika! Neuer olympischer Rekord! Goldmedaille für Meadows! Und jetzt kommen die letzten 100 Meter. Udo immer nach vorne. Medica blickt immer wieder zu ihm herüber. Holt etwas auf. Nur noch einen halben Meter ist der Japaner vor dem Amerikaner. An dritter Stelle Makino, Japan. An vierter Stelle Negami. Und auf dem fünften Platz Flanagan, USA. Auf dem sechsten Platz Paris, Frankreich. Und auf dem siebenten Levers, Großbritannien. Aber der Endkampf zwischen Medica und zwischen Udo wird hart, denn Medica hat das aufgeholt. Unten an der Wende wendet Udo und jetzt Medica. Und nun die letzten 50 Meter. Jetzt kommt der Endspurt. Udo hat noch alle Kraft. Spurtet jetzt. Das Wasser spritzt auf. Ein unheimliches Tempo. Er ging ja die ersten 100 Meter in 1:05 an. Und nun kommt hier auf der Bahn 7 Makino auf. Die beiden Japaner nebeneinander fast, aber Medica punktet. Medica schlägt Udo. Udo kann nicht mehr. Medica geht zum Sprung über. Das Publikum springt von den Sitzen auf. Der Japaner geschlagen. Medica hat noch 2 Meter zu schwimmen. Noch 3 Meter. Und nun schlägt er an. Und jetzt Udo. Und nun auf Bahn 7 Makino. Und wer wird Vierter? Auf Bahn 5 Flanagan, der Amerikaner. Im Regen drüben früh nach Mittag steuert der deutsche Führer mit Steuermann dem ersten Sieg zu. Zehntausende sind von ihren Plätzen aufgesprungen und sehen zu, die Mannschaft kämpft. Wir wissen, der Mannheim Ludwigshafener Vierer war stark. Er traute sich viel zu, er traute sich auch den Endsieg gegen die Schweiz zu. Wie hatte der schwarze Gabler gesagt, bei 1000 Meter müssen wir vorne sein. Und sie waren vorne, sie kämpften Bug an Bug. Und jetzt, wir rufen das Ziel. Es sind noch 100 Meter zum Ufer. Deutschland liegt noch mit einer Länge in Führung. Ganz lang rudern unsere deutschen Leute den Quirl tief hineingetunkt. Ganz klare Wasserarbeit. Schweiz, die Schweiz! Schweiz kann nicht mehr. Die Schweiz liegt auf dem zweiten Platz. Deutschland beginnt auf den letzten 20 Meter noch zu rudern. Deutschland gewinnt die erste Goldmedaille im Rudern im Vierer mit Steuermann. Eine Länge Klarwasser dahinter die Schweiz. Vor Frankreich, drittes Boot. Viermal 100 Meter Frauenstaffel. Deutschland, England, Amerika, Kanada, Holland und Italien stehen in der Entscheidung. Die deutsche Staffel lief im Vorlauf Weltrekord. Meter um Meter rückt Deutschlands erste Läuferin Emmy Albus an die auf den Außenbahnen gestarteten Läuferinnen von Holland und Kanada heran, bringt Deutschland in Führung. Erster Wechsel, Käthe Krauser dem Stab. Sie überspurtet die kanadische Läuferin Dolsen, überholt die Holländerin Kohn, bringt Deutschland noch weiter in Führung. Zweiter Wechsel, die Dollinger fliegt davon, vergrößert den Abstand. 6, 8, 10 Meter voraus. Der Sieg ist der deutschen Staffel nicht mehr zu nehmen. Der letzte Wechsel kommt. Wechsel, die Dörfel, Deutschland verliert den Stab. Der Weg ist frei für Amerika. Helen Stephens stürmt als erste durchs Ziel. Erster, Amerika, Zweiter, England. Dritter, Kanada. Viermal 100 Meter Staffel. Männer, in die Entscheidung sind gekommen Argentinien, Deutschland, Holland, Amerika, Italien, Kanada. Oben ist der schnellste Mann der Welt. Der erste in Amerikas Staffel geht spielend in Führung. Vorbei am Italiener Mariani. Erster Wechsel. Metcalf hat den Start. Steigert vorbei an Humber, Kanada. Gibt im zweiten Wechsel an Dreyfus. Und Dreyfus fliegt davon. Schon ist er weit voraus. Seine gewaltige Kurvenfahrt vergrößert den Abstand. Dritter Wechsel. Letzter Wechsel mit Frankie Wyckoff. Er rast dem Sieg entgegen. Erster Amerika in neuer Weltrekordzeit von 39,8. Weiter Italien. Dritter Deutschland. Der Holländer Osendorp hat an dritter Stelle liegend den Stab verloren. Viermal 400 Meter Staffel. Im Entscheidungslauf starten Deutschland, Amerika, Kanada, Schweden, Ungarn und England. Auf der Außenbahn läuft als erster in der Staffelmannschaft Großbritanniens Wolf. Er versucht sofort, sich spurtschnell vom Felde zu lösen. Aber schon legt sich an die zweite Stelle Friss, der schnellste Mann der Kanadier. Er rückt in der Gegengarten an den führenden Engländer heran. 4 Meter nur noch, 3 Meter. Kürzer und kürzer wird der Schritt des Engländers und schneller wird hinter ihm der Kanadier Friss. Die nächste Kurve kommt. Verbissen kämpfen sie jetzt in der Führung. Nur noch 2 Meter liegt der Kanadier hinter dem Engländer. Wolf hat dem Angriff des Kanadiers nichts mehr entgegenzusetzen. Wolf lässt nach. Der Eingang zur Zielgeraden kommt. Friss liegt Schulter an Schulter mit Wolf. Da taucht der amerikanische Läufer auf. Neben ihm der deutsche Hamann. In der Zielgeraden ist der Kanadier klar in Führung. Wechsel! Edwards hat gewechselt. 7 Mal ist in dieser Woche schon gestartet. 7 große Rennen. Diesmal will er wenigstens die Staffel für Kanada gewinnen. Amerika rückt an. Vollständig ausgeruht stürmt der Amerikaner Young ihm nach. Liegt hinter ihm. Liegt dicht bei ihm. Im gleichen Augenblick aber kommt der Engländer. Kommt Rempling. Mit einem einzigen Ansturm geht er an beiden vorbei. Wechsel! Roberts fliegt mit dem Stab davon. Zäh und schnell ist der kleine Brite. Er trägt jetzt Englands Sieg in den Händen. Hinter ihm jagt der breitschultrige Amerikaner O'Brien. Sein langer Schritt trägt ihn näher und näher an den Führenden heran. Noch aber liegt England in Front. O'Brien wird schneller, rückt mehr und mehr auf, ist an Roberts heran. Schulter an Schulter liegen sie jetzt in der Gegengraden. Aber Roberts ist der Schnellere. Roberts geht wieder vor. Er macht sich frei von dem Amerikaner. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter ist er jetzt vorn. England führt in die Zielgerade und führt zum letzten Wechsel. Das ist der stärkste Mann der Engländer. Das ist Brown. Das ist der weltschnellster weißer 400-Meter-Mann. 6 Mal startet er schon in dieser Woche. Wird er standhalten? Den besten Amerikaner, Fitch. Der Amerikaner kommt. Er ist ganz ausgeruht. Zentimeter um Zentimeter rückt er heran. Alles gibt der Engländer her. Die Entscheidung liegt zwischen Amerika und England. Zwischen Fitch und Brown. Noch 200 Meter bis zum Ziel. Immer mehr holt der Amerikaner auf. Brown muss kämpfen. Der Kurvenangriff des Amerikaners kommt. Nur noch 2 Meter liegt er hinter dem Engländer. Aber Brown hält seinen Platz. Er steht durch. Löst sich mit Einsatz seiner letzten Reserven von dem Amerikaner und er kämpft für England den Sieg in der 4x400 Meter Staffel. Erster, England. Zweiter, Amerika. Dritter, Deutschland. Langlauf, die gigantischste Probe der Athleten, 42 Kilometer bis zum Ziel. 56 Läufer, die härtesten und zähesten Kämpfer aller Erdteile, setzen ihr Letztes ein für den Sieg ihres Landes. Zabala Argentinien, der Sieger von Los Angeles, will ein zweites Mal gewinnen. Aber Japan, stärker denn je, ist ein gefährlicher Gegner. Nan ist der Favorit, aber auch Son ist stark. Oder die Finnen. Wird ihre Mannschaft stärker als die der Japaner sein? Die Läufer verlassen das Stadion. Es führt Zabala. Auf der Marathonstrecke. Kilometer 8. Es führt der Sieger von Los Angeles 1932, Zabala, Argentinien. Zweiter ist der Portugiese Diaz. Von Japan und Harper, Großbritannien, an dritter Stelle. Wendepunkt auf der Arus. Noch immer führt Zabala. Weit auseinandergerissen ist jetzt das große Feld der Marathonläufer. Endlos zieht es sich über den glühenden Asphalt der Arus. Hinter Zabala liegen der Japaner Kip Tyson und der Engländer Harper Schulter an Schulter auf dem zweiten Platz. Der Portugiese Diaz ist Dritter. Der Schwede Enoksson und der Südafrikaner Kohlemann folgen ihnen. Geschlossen kämpft Finnlands Streitmacht um den Anschluss zur Spitze. Drei Läufer, ein Land, ein Wille. 21 Kilometer liegen noch vor ihnen. Bei Kilometer 12,2 beginnt nun auf der Berliner Autorennstrecke die Sonnenschlacht auf der Arus. Nummer 33 Zabala, Argentinien, schon führt er mit weitem Vorsprung. Und nichts ist zu sehen von dem Zweiten. Wendepunkt. In diesem Augenblick liegt Zabala, der Sieger von 1932, unter Wendepunkt. Er hat sich keine Sekunde verlaufen. Er wollte hinüber auf die grüne Grasfläche, aber die Kontrollbeamten wiesen ihn zurück auf die Bahn. 33. So leuchtet uns jetzt von seinem Rücken die Zahl entgegen. Blau-rot mit weißem Streifen, eine weiße Kappe auf dem Haupt. So läuft er wie eine Maschine jetzt die Gegend gerade wieder hinunter. Viele Sekunden sind vergangen, ehe der zweite und der dritte Brust an Brust nebeneinander hier vorbeigingen. Ein Sohn Englands, Harper, und ein Sohn aus dem fernen Japan, Son, der hier um die Siegespalme kämpft. Viele Sekunden hinter Zabala, der unentwegt vorne liegt. Hier Abus-Tor! Marathonlauf beim 30. Kilometer. Noch 12 Kilometer und 195 Meter sind von hier ab zurückzulegen. Der Endkampf setzt bald ein. Wir blicken die lange Gerade der Arus hinunter, in Erwartung des Feldes dieses großen Kampfes. Juan Carlos Zabala, Ernst Harper, Kit Tyson. Aber Zabala wird langsamer, unsicher. Die leuchtenden Farben des Argentiniers verschwinden von der Spitze. Carlos Zabala, der Favorit dieses Marathonlaufes, sinkt 200 Meter vor unseren Augen zusammen. Und weiter geht der Kampf. Kilometer 35 der Marathonstrecke. Auf der Höhe am Kaiser-Wilhelm-Turm. Durch das Spalier der 100.000 am Rande der Waldstraße kommt der erste Läufer. Allein der Japaner Sun. Jetzt mit dem Taschentuch über die Stirn. Die 800 Meter Steigung der Havelsee Chaussee hat ein unvermindertes Tempo genommen. Er geht an uns vorbei, stampft, block, frisch. 200 Meter hinter ihm, das ist Harper. Abgeschüttelt von Sonnen, aber noch nicht abgekämpft. Jetzt, ganz unten am Beginn der Steigung, das Rudel der Folgenden. 4, 5, 6, einer geht vor. Es ist noch ein Japaner, es ist Nann. Dahinter die Finnen, Kamila, Lunonen, Kohlemann, noch ein Finne. Aber schon hat Sonnen der Führende, Kilometer 35, weit hinter sich. Harper ist hinter ihm, hält Sonnen durch bis zum Ziel. Hier ist das Ziel im Hauptkampffeld. Sonderjapanische Sieger ist in das Marathontor eingegangen und wir erwarten ihn. 120.000 sind still, 120.000 sind von ihren Plätzen aufgestanden und warten, sehen auf das dunkle Tor, den Eingang zum Hauptkampffeld, wo der japanische Sieger Son kommen muss, der koreanische Student. Er hat die Streitmacht der Welt zertrümmert. Mit asiatischer Fähigkeit und Energie ist der Koreaner durch den Marathonlauf geschritten, durch Sonne und durch Straßen, harte Steine in einem rasenden Endspurtjahr heran. Der kleine Mann, die rote Sonne im weißen Feld leuchtet. Jetzt stampft er einen Spurt daher, die letzte Gerade herunter, als wäre er frisch, wie er herausgelaufen ist. Ein Naturphänomen, ein Naturläufer mit letzter Kraft. Eben geht Sonn, der Marathonsieger 1936 durchs Ziel. Vierter,